Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 103, an Schiller. Das Märchen ist fertig und wird in neuer Abschrift sonnabends aufwarten. Es war recht gut, dass sie es zurückhielten, teils, weil noch manches zurechtgerückt werden konnte, teils, weil es doch nicht übermäßig groß geworden ist. Ich bitte besonders die liebe Frau, es nochmals von vorne zu lesen. In der Mitte der andern Woche hoffe ich zu kommen mit Meiern. Seine Abwesenheit wird mir sehr fühlbar werden, wenn ich nur im Winter einige Zeit bei Ihnen sein kann. Ich habe viel zu sagen und zu fragen und hoffe, Sie wohl zu finden und manches Gearbeitete. Grüßen Sie doch Humboldts vielmals, Weimar, den 23. September 1795, G.